Schneller schlug dann mein Herz, es vergaß allen Schmerz, selige Freude tief drang hinein. Jesus allein soll in meinem Herzen nur sein. Ich will geben dem Satan nicht Anteil noch Recht, denn er ist meines Heilandes Wort. O, welche göttliche Liebe, o, welche Gnade, welch Heil, o, welch ein mildes Erbarmen, bleibt ewig bestehen und sie kommt mir nicht aus dem Sinn. Ewig und fest, unausdingbar, heilig und wahr, ist das göttliche Wort mir ein Felsen, ein Ort. Jeden Tag ist es mir wunderbar. O, welche göttliche Liebe, o, welche Gnade, welch Heil, o, welch ein mildes Erbarmen, wurde mir Sünder zu. Lieblich ist Gott, und ein Balsam ist Jesu Blut. O, ich trinke so gern von dem Becher des Herrn, den er immer freundlich mir reicht. Meine Seele, dieses himmlisch heilige Öl, schöpfe Freude und Kraft aus dem himmlischen Saft, dann quillt über dein Herz im Gesang. O, welche göttliche Liebe, Gnade, welch Heil, o, welch ein mildes Herz.